Hallo, ich bin Mark Forster und wir spielen hier für Bubblegum TV ein Lied aus meinem neuen Album Bauch und Kopf und das Lied heißt Immer, immer gleich. Du bist mein kleines Pop-Up-Fenster. Du tauchst immer auf, ich klick auf X, doch du verschwindest nicht. Du bist mein geheimer Garten. Ich pfleg dich nicht, doch fühl mich gut, wenn ich dich mal besuch. Du bist mein verbotener Apfel. Ich kann die Schlange lange ignorieren, dann muss ich dich doch probieren. Du bist mein ungelöstes Rätsel. Ich zerbrech mir den Kopf, doch ich knack dich nicht. Es ist immer, immer gleich, gleich mit uns. Immer im Kreis, immer am Start, immer wir zwei, immer für'n Arsch. Es ist immer, immer gleich, gleich mit uns. Immer gleich. Es ist immer, immer gleich, gleich mit uns. Immer im Kreis, immer umsonst, immer wir zwei, immer von vorn. Es ist immer, immer gleich, gleich mit uns. Immer gleich. Du bist mein ausgetretener Pfad. Ich lauf dich problemlos blind, doch du führst nirgendwo hin. Bist meine zugestaubte Kiste. Hab dich schon lang nicht ausgepackt und doch stiehlst du mir den Platz. Du bist das Lied aus meiner Jugend. Ich kann die Melodie mitsingen, doch krieg den Text jetzt nicht mehr hin. Du bist mein allerschönster Fehler. Ich mach dich immer wieder neu, immer wieder neu, immer wieder neu. Es ist immer, immer gleich, gleich mit uns. Immer im Kreis, immer am Start, immer wir zwei, immer für'n Arsch. Es ist immer, immer gleich, gleich mit uns. Immer gleich. Und es ist immer, immer gleich, gleich mit uns. Immer im Kreis, immer umsonst, immer wir zwei, immer von vorn. Es ist immer, immer gleich, gleich mit uns. Immer gleich. Oh, du bist mein allerschönster Fehler. Ich kann die Melodie mitsingen. Du tauchst immer auf, ich klicke auf X, doch du führst nirgendwo hin. Du führst nirgendwo hin. Du führst nirgendwo hin. Du führst nirgendwo hin. Immer, immer gleich, gleich mit uns. Immer im Kreis, immer am Start, immer wir zwei, immer für'n Arsch. Es ist immer, immer gleich, gleich mit uns. Immer gleich. Oh, es ist immer, immer gleich, gleich mit uns. Immer im Kreis, immer umsonst, immer wir zwei, immer von vorn. Es ist immer, immer gleich, gleich mit uns. Immer gleich. Vielen Dank.